Primetime. Ohne Geld singt der Blinde nicht. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Richard Hay. Teil 2: Sargfracht nach Berlin. Robert? Ich benutze Zobes Feuerzeug mit den Minikassetten entgegen seiner Bestimmung privat. Ich muss mit einem reden können, zu einem reden können. Nicht zu irgendeinem, zu dir. Auch wenn du es nie erfährst, sind ja alles Dienstgeheimnisse. Verdammt. Ich habe schon wieder einen Schnupfen. Seit 4 Tagen bin ich in Lenjaro, Hotel Belvedere. Nur durch Zufall war noch ein Zimmer frei. Übermorgen muss ich aber raus. Ich bin mit dem Feuerzeug rumgelaufen. Hoffentlich kriege ich alles der Reihe nach wieder zusammen. Kenne ich mit der Technik von diesem Feuerzeug nicht aus, lerne ich nie. Schon gar nicht im Dunkeln. Ich habe kein Licht an, weil ich auf was warte. Das, was du jetzt hörst, sind Frösche. Es ist etwa 1 Uhr nachts, ich sitze auf einem Balkon unter Glycinien. Mein Zimmer geht zu einem vertrockneten Fluss raus. Da unten hocken sie, in Rinnsalen und Pfützen. Schon am ersten Nachmittag, als ich unterwegs war, um den Ort kennenzulernen, kleine alte Stadthäuser mit überstehenden Ziegeldächern, viel verblichenes, ockerrissiges Altrosa, dazwischen 4-stöckige Betonklötze, auch Villen aus dem 19. Jahrhundert, nicht üppig, nicht prunkvoll, eher bieder, aber doch Eleonora Duse-Villen, wie du sagen würdest. An einem Ende der Bucht Kastell und Kirche, am anderen die größte Düse Villa, gelb, viel Efeu, dazwischen Strand und Meer mit Tausenden von Menschen. Am ersten Nachmittag schon sind meine Unterlagen durchwühlt worden. Ich nehme an, jemand hat da in aller Eile fotografiert, aber mir ist recht. Ich denke mir, wenn der erste Geheimdienst gemerkt hat, dass ich nichts weiß, merkt es vielleicht auch der zweite. Aber egal, ob er es merkt, ich krall ihn mir. Deshalb sitze ich hier. Jeden Abend gehe ich zum Haupteingang vom Hotel hinaus und komme heimlich über den Hof zurück. Ich will wissen, was hier gespielt wird, Robert. Und ich brauche, wenn es irgend geht, Verbündete. Also, mit diesem Ohrclip werde ich auch nie lernen, umzugehen. Sonst könnten wir hören, ob wirklich was drauf ist auf diesen Mini-Mini-Kassetten. Vorausgesetzt, ich schaff's mit der Technik. Was ist denn das jetzt? Achso, der alte Eisenbahndamm oberhalb vom Strand. Der promeniert, wenn ich in der Sonne oder im Meer liege. Aber das Wichtigste habe ich nicht drauf. Weil ich natürlich das blöde Feuerzeug zu spät eingeschaltet habe. Nee, warte. Ja, hier muss man drehen. So, nee, jetzt. Nee, doch nicht. Da saß auf einer Bank eine junge Frau aus Nordafrika, Araberin. Ein langes blau-schwarzes Kleid reichte ihr bis zu den Sandalen. Die hatte gerade einem dreibeinigen Plüschlamm hinten ein Ersatzbein angenäht. Ein mit Watte ausgestopftes Stück Kinderstrumpf in kariertem Schottenmuster. Du denkst nicht, ich spinne. Dass ich Kinderkram erzähle, ist alles wichtig. Wusste ich da bloß noch nicht. Der Zufall, Robert, der Zufall. Ein kleines, blondes Mädchen fasste das Lamm am Schottenbein und wirbelte damit herum. Und ein schwarzhaariger Knirps redete von Snoopy und Fatima, ganz zutraulich, zeigte aufs Meer und auf das neue Bein. Und ich begriff, er wollte mir sagen, Snoopy hat sein originales Bein bei irgendeinem Unheil auf dem Meer verloren und Fatima hatte deshalb ein neues Bein an Snoopy befestigt. Jetzt, das ist später, schon abends. Die Leute kommen vom Strand. Irgendwo drängelten sich Kinder und Erwachsene um einen alten Mann mit Sonnenbrille und weißem Bart stoppeln. Ich bin auch hin, hab mitgedrängelt, hab auch Fatima gesehen, die beiden Kinder. Der Alte hatte ein Pappschild um den Hals gehängt, da stand was Italienisches drauf. Habe ich mir aber gemerkt, weil es sich reimte. Senza Palanque, Lorbu, Lucante. Das Dialekt hat mir nachher im Hotel der Herr Belvedere erklärt. In ziemlich ligurischem Englisch, was ich mit meinem Berliner Englisch gerade noch verstehen konnte. Ist Dialekt und heißt, ohne Geld singt der Blinde nicht. Der Alte hat wirklich gewartet, bis genug Geld in seinem schwarzen Hut war. Bisschen hat er wohl doch gesehen. Und dann hat er das Schild umgedreht. Da stand dann Graz hier drauf. Und erst dann fing er an zu spielen. Der Alte spricht nichts, sagt Herr Belvedere im Hotel. Höchstens Spanier, Afrika. Nie was anderes. Er hat im Krieg tagelang verwundet in der Wüste gelegen. Die Leute hier nennen ihn Spanier, Afrika. Das sind jetzt Mauersegler. Das war ganz früh am nächsten Morgen, als die Straßen noch leer waren. Nur Mauersegler und Katzen unterwegs. Und ich, weil ich den Berg hoch wollte. Auf dem Weg, den der Professor gegangen ist. Professor Frohwein. Wegen dem sie mich schließlich hierher geschickt haben. Das ging da ziemlich steil hoch. 2 Stunden. Unter mir, weit draußen auf dem Meer, kam ein Boot näher. Und ich bin sicher, wenn ich es auch nicht genau erkennen konnte, da stand einer mit dem Fernglas vor den Augen und glotzte nach mir. Ich habe vergessen, am Abend vorher, als Banja Afrika seine Musik gemacht hat, da war mir mein Notizbuch aus der Handtasche gefallen. Das mit den Spiralen und schraffierten Dreiecken. Oder es war mir nicht rausgefallen. Jedenfalls hielt es mir plötzlich eine Frau hin, sagte auf Deutsch, haben Sie verloren, bitte? Eine Frau, die mir sofort gefiel, lange schwarze Haare, schön gebogene lange Nase, großer Mund, der Körper unter schlapper Pullover und schlapper Rock sehr schmal, fast eckig, aber ganz weiche, sinnliche Bewegung. Die war mir schon vorher aufgefallen, weil sie immer mal so unauffällig zu mir rübergelinst hatte. Wir haben dann noch einen Wein getrunken und da habe ich ihr einfach gesagt, wer ich bin und warum ich da bin. Sehr leichtsinnig, aber manchmal gehe ich einfach nach Instinkt, weißt du ja. Und ich dachte, ob sie Agentin ist oder nicht, egal, sie wird mir helfen. Ich kann bei ihr wohnen, wenn ich aus dem Hotel raus muss. Aber sie hasst Polizei, hat sie gesagt. Naja. Robert, der Duft da oben auf dem Berg, dieser bittere Geruch von einer kleinen gelben Blume, sieht aus wie wilde Kamille. Da kannst du glattsüchtig noch werden. Da habe ich geschaukelt. Die schönste Schaukel der Welt. Verlassener Marinestützpunkt auf einem Bergvorsprung weit über dem Meer. Man sieht die ganze Küste entlang und ringsum nichts als Trümmer. Oder war es ein Leuchtturm? Sah aus wie ein kaputtes Bahnwärterhaus. Und da hat das Kind des Leuchtturmwärters geschaukelt, sicher noch vor wenigen Jahren. Direkt daneben Mamas Gemüsegarten, alles verwildert, zugewachsen. Aber noch erkennbar. Robert, ich bin vorhin fast abgestürzt, als ich vom Weg runterkletterte über die Felsen zum Meer, wie der Professor. Ausgerutscht und abgestürzt, wie der Professor, wäre ich nicht mit dem Wäscheseil an der Pinie oben festgehabt gewesen. Ja, du, der ist abgestürzt, kein Zweifel. Ich habe seine Brille gefunden in einem Felsspalt. Das ist so glatt da. Du rutscht auf diesen trockenen Piniennadeln einfach weg, über den Felsen und kopfüber runter. Und dann schlägst du mit dem Kopf auf, verlierst Brille und Leben und rums, gleich 10 Meter tiefer ins Meer. Mir ist fast die Schulter ausgerenkt, aber das Seil hat gehalten. Und dann bin ich nicht zurück nach Linjaro, sondern auf dem Weg weiter nach San Gottardo. Und da habe ich diese Schaukel gefunden. Und noch was habe ich gefunden. Gleich neben der Schaukel in dem Brunnen der Sträuchern über Mamas ehemaligem Kräutergarten hing was Längliches, Bräunliches aus Wolle oder Stoff. Ich habe es mir vorsichtig rausgeangelt. Es war das Hinterbein von Snoopy. Ein kleiner leerer Plüschsack. Jemand hat es glatt abgeschnitten. Was sagst du, Robert? Zufall mal wieder. Ohne den geht's bei uns wohl nicht. Ohne den geht nie was im Leben. Weder Werk noch Watte oder Kunststoff oder sonst was, womit das Bein gestopft gewesen sein musste, habe ich gefunden. Ich habe mir Snoopys Bein an die Nase gehalten. Es roch nach Petersilie. Nach Petersilie. In Mamas ehemaligem Garten neben der Schaukel gab's keine Petersilie. Ich habe Snoopys Bein eingesteckt. Dann bin ich hinter dem Bahnwärterhaus eine Treppe runtergestiegen. Die war voller Trümmer. Aber mir schien, eine schmale Spur auf den Steinstufen war extra passierbar gehalten. Unten am Meer dann ehemalige Bunker. Und zwischen den Felsen ein kleiner natürlicher Hafen. Und überall, innen und außen, alle Bunkerwände voll von Kritzeleien, Namen, Adressen, Herzen. Eine Inschrift ist mir aufgefallen, die habe ich behalten. Scheherazade, 95, 59, 95, MZ und dann K. Tolle Figur, was? Und daneben hatte jemand einen Phallus gemalt und dazu geschrieben, Ofro 31 cm. Was sagst du? Da können wir beide nicht mithalten, ne? Nee, aber im Ernst. Mich beschäftigt da was anderes. Die Italiener haben doch kein K in ihrer Sprache, soviel ich weiß. Und auch Scheherazade ist deutsch geschrieben. Und MZ, was ist das? Mainz? Und K? Köln? Ich dachte, ich spinne wirklich. Was geht mich das an? Morgen Nachmittag treffe ich mich wieder mit Fulvia. Wir wollen zum Strand. Es hat eine Lieblingsstelle unterhalb der großen Dusewiller. Etwas abseits vom großen Trubel. Die gelbe Dusewiller gehört übrigens Pucella. Ich habe Fulvia Snoopys Bein gezeigt. Ich habe ihr gesagt, wo ich es gefunden habe. Mein Risiko ist groß, aber ich denke, ich muss es noch vergrößern. Robert, da ist jemand im Zimmer. Robert, der macht keine Fotos. Der klaut. Hey! Verdammt! Das ist mein Zimmerschlüssel. Wo das Schwein am größten, da ist Sand am feinsten. Wieso ist Pucella ein Schwein? War schon immer. Hat sein Geld nur mit Schweinereien gemacht. Das größte Kontrabandiere von Italien. Aber er hat Verbindungen nach oben. Das alle Schweinereien von denen da oben. Deshalb sie ihn lassen. Kontrabandiere? Kontrabandiere, Schmuggler. Gibt's Beweise? Beweise. Da ist jeder hier. Da, wieder Schweinerei. Steht in Zeitung. Was? Aus römischer Wohnung von Pucella sind Grafiken gestohlen worden. Zeichnungen. Und wieso ist es eine Schweinerei von Pucella? Wertvolle Zeichnungen. Der lässt sich Zeichnungen stehlen, klar? Lässt stehlen vor 3 Wochen. Und weißt du warum? Vor 3 Wochen? Hier steht's. Hier. Oh, ich weiß warum. Warum jetzt erst in Zeitung? Oh, es ist furbo. Katharina, voriges Monat bin ich gegangen, wo du warst. Schaukel ist Punta Ruta. Unten Treppe und kleiner Hafen. Bin jeden Nachmittag geklettert. 10, 12 Tage. Leute hier sagen, kommt jeden Sommer große fremde Jott. Jott? Wie? Ja, Jott, wie sagt ihr denn? Yacht. Aha. Wie von Onassis mit Griechenbandiera. 3-mal, 4-mal. Und räumt aus für Pucella, Kontrabanda. Sachen für Strand, für Kinder. Wollte ich sehen diesen Sommer. Und ich hab die Yacht gesehen, Katharina. Oben am Berg im Gebüsch, wo niemand hinkommt. Da habe ich gelegen und habe genau mit Fernglas gesehen. Gummifisch, Gummiente zum Aufblasen, damit Kinder auf sie im Meer reiten können. Große, bunte Bälle. Auch Gummiboot. Alles wie für seine Familie. Alles schon aufgeblasen. In Wirklichkeit, gefüllt mit Kontrabande. Waren auch Luftmatratzen dabei? Oh ja, waren auch Luftmatratzen. Ganz voll. Hab Buccella gesehen. Hat sogar seine Kinder mitgenommen zu Punta Ruta. Alter Bock. Heiratet junge Frau aus England. Macht Kinder mit ihr. Süß, schwarz, blond. Die waren zum ersten Mal hier. Sonst wohnt er in Toskana. Hat viele Villa. Wer wird einen Mann untersuchen, der mit seinen kleinen Kinderchen im Meer badet? Ich hab gesehen. Cielo visto. Aber wusste nicht. Was für Kontrabande. Jetzt weiß ich. So bis Bein. Ja, jetzt weiß ich. Und du auch, Katharina. Weißt auch. Aber seine Frau, war die nicht dabei? Nein, nicht dabei. War noch nie in Legnaro. Ist nur Kinderfrau mit, aus Marokko. Und oben im Buccella-Haus und nur Onkel von Buccellas Frau. Freundliches, altes, englisches Idiot. Sehe ich jeden Tag und immer da. Weiß nichts, spielt nur Schach gegen Computer. Ganzen Tag. War ein Tag mit sehr ruhiges Meer letzte Woche. Und Buccellas Chauffeur und noch zwei Männer sind mit Rucksacks voll Teddybären, Puppen, Bällen den Berg hinauf. Mit Gummitieren, Luftmatratzen und zu Fuß nach Legnaro. Und da haben sie ein Auto verpackt und sind mit allen Sachen weggegangen. Weg aus Legnaro. Nicht mit allen. Snoopy ist ja hier geblieben. Wahrscheinlich haben die beim Ausladen nicht aufgepasst. Die Kleine hat Snoopy gesehen und wollte ihn unbedingt haben. Da mussten sie das Zeugs rausholen. Und mit Snoopy vollgestopft war und in der Eile ging es wohl nicht anders als mit Bein abschneiden. Ja, so könnte es gewesen sein. War so. Und ist schief gegangen diesmal. Wetten? Jemand hat's Verdacht. Und da lasst Buccella Zeichnungen stehlen von sich. Ist plötzlich Opfer. Armes, altes Buccella, ausgeraubt. Warum kletterst du hinter Buccella her? Warte, ich höre gerade. Ja? In Radiolina, dein Professor. Mein Professor? Frohwein, er ist gefunden. Frohwein gefunden, was heißt das? Warte doch! Was sagt er? Ed individuarne gli eventuali responsabili. Avviso ai naviganti. Beim Christus degli Abissi. Christus der Abgründe. Unter Wasser Jesus. Im Meer vor San Fruttuoso. Er macht nicht so ein ungeduldiges Gesicht. Ich erkläre schon. Irgendwann nämlich, in 60er Jahre oder so, ist vor Halbinsel von Portofino bei San Fruttuoso große Christusstatue auf Meeresboden abgesenkt worden. Zum Erbarmen an die Schiffbrüchigen und Vertrunkenen. Ja. Und heute früh, sagt Radio, hat ein Taucher neben Jesus einen Zinksarg gefunden. Der steckt kopfüber im Sand. Behörden alarmiert, haben versiegelten Sarg gehoben, an Land bringen lassen, haben geöffnet, haben gefunden. Es ist Leiche des vor 3 Wochen verunglückten deutschen Professors Frohwein. Aber der ist doch vor 3 Tagen auf dem Luftweg nach Berlin gebracht worden. Der ist beerdigt. Brava, sehr gut. Pensi solo te. Ledermacherin, den ganzen Vormittag versuchen wir, Sie zu erreichen. Ich war baden. Baden? Ja, und in der Sonne liegen. In der Sonne liegen? Was man so macht, wenn man Urlaub hat. Na ja, aber Sie wissen vermutlich, weshalb ich anrufe. Eben gehört, im Radio. Ach, Sie können also doch Italienisch. Ich bin dabei, es zu lernen. So, dabei, es zu lernen. Wir waren ziemlich schnell. Um 10 Uhr heute Morgen bekamen wir über Wiesbaden die Nachricht aus Genua. Um 11 hatten wir die Erlaubnis zu exhumieren. Beerdigung war gestern Nachmittag. Ja, und in der Nacht von gestern auf heute ist der Sarg aufgebrochen worden. Was? Er war leer. Bis auf einen Rest getrocknete Petersilie. Petersilie. Hören Sie noch? Ich höre noch. Ich denke, dass doch eine Obduktion der Leiche Frohweins vorgesehen war. Ist unterblieben. Professor Müller-Petri hatte sich nun doch nicht mehr entschließen mögen, sein Einverständnis zu geben. Er hat Frohwein nicht mehr sehen wollen? Nein. Wie ein verwesender Leichnam aussehe, wisse er. Und nun wolle er seinen Halbbruder endlich würdig bestatten. Wir haben das respektiert. Der Tote war identifiziert, Papiere und Blondenverschluss in Ordnung, Gewicht wie angegeben. Petersilie. Und Sie, Ledermacherin, Sie hatten ja gestern Gerfried gegenüber versichert, dass tatsächlich, wie von den italienischen Behörden angegeben, Tod durch Unfall vorlag. Petersilie, Engelsstaub. Diese Herrschaften müssen sich also recht sicher gefühlt haben. Müssen Sie wohl. Wir müssen genau gewusst haben, dass Gustav Rohwein nicht erschlagen wurde. Müssen Sie wohl. Wir konnten davon ausgehen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach von unserer Seite aus keine Obduktion mehr vorgenommen werden konnten würde. Sie, ja. Und wenn Sie Frohweins Leiche ein bisschen sorgfältiger beseitigt hätten, wüssten wir weder jetzt noch jemals, was in Frohweins Sarg tatsächlich transportiert worden ist. Vermutlich nicht, nein, weder jetzt noch jemals. Die Herrschaften haben mal seinen Fehler gemacht. Nicht den ersten. Ja, nun ist es doch wohl so, dass die weiteren Untersuchungen ja offiziell über Interpol und Wiesbaden laufen können und müssen. Und für Sie demnach kaum noch Anlass besteht, Ihren Urlaub in Italien fortzusetzen. Man hat mir Gerfried allerdings auch berichtet, Sie verfolgen ja, da... Ja, ich verfolge. Ich denke, Sie baden, liegen in der Sonne. Geschenkt, Herr Oberrat. Sie wollen also noch bleiben? Ja. Und dazu erwarten Sie meine Zustimmung? Ja. Liedermacherin. Selbst wenn ich die Vermutungen und Hypothesen unseres Kollegen Zobelheimer völlig außer Acht ließe, Stoff für italienisch-deutschen Ärger bliebe reichlich. Andererseits, nun gut, Sie haben eben zufällig da unten Urlaub gemacht und sind eben zufällig auf Zusammenhänge gekommen. Ich muss darauf vertrauen, dass Ihr, nun Ihr... Weibliches Fingerspitzengefühl? Nun, dass Sie die Fähigkeit hätten, einen besorgten Vorgesetzten zu beruhigen, das kann wohl niemand behaupten. Nein, aber es steht auch nicht in meinem Vertrag, dass ich Vorgesetzte beruhigen soll. Es steht drin, glaube ich, dass ich, wenn irgend möglich, Leute ausfindig machen soll, die eine Organisation aufgebaut haben, mit der sie Engelsstaub in Särgen verschicken und dazugehörende Leichen irgendwo ins Mittelmeer kippen, die unseren Kollegen Hoff, aber auch Robi Oberecker und Günther Bender auf dem Gewissen haben und an denen ich jetzt näher dran bin als der BKA-Computer. Ledermacherin, wenn ich richtig höre, befinden Sie sich in der Hotelhalle. Nicht mehr lange. Herr Belvedere radiert schon meinen Namen aus, sehe ich gerade durch die Kabinentür. Außerdem versteht er kein Wort Deutsch. Gibt's Neues über Hoff? Ein Taxifahrer hat sich gemeldet. Der hat in der fraglichen Nacht einen Mann, nach der Beschreibung kann es nur Hoff sein, vom Bahnhof Wannsee bis vor Müller-Petris Sanatorium gefahren. Der Mann, sagt der Taxifahrer, hätte einen verstörten Eindruck gemacht und hätte eine Taschenlampe in der Hand gehabt, die er dauernd an- und ausknipste. Der Taxifahrer sagt, das hätte ihn ganz schön genervt, denn sie wären auch noch verfolgt worden. Verfolgt? Von einem Cabrio vielleicht? Silberner Fiat? So ist es. Genueser Kennzeichen. Die Nummer hat der Taxifahrer sich nicht gemerkt. An einer Ampel im Rückspiegel hat er die beiden im Cabrio gesehen. Sie sind ausgestiegen und haben das Verdeck zugeklappt. Einer wäre mehr Afrikaner als Italiener gewesen, sagt der Taxifahrer. Ein irgendwie schöner Mann, hat er ausdrücklich dazu gesagt. Mit dichten schwarzen Haaren. Und ein anderer, irgendwie normaler, irgendwie blond. Einer von beiden war Robis Typ. Einer von beiden, der Schwarzhaarige nämlich, ist zuletzt mit Günther Bender gesehen worden. In seiner Begleitung befand sich übrigens eine rothaarige Frau. Eine rothaarige Frau? Rothaarig, ja. Kann man denn nun nicht endlich feststellen, wem ein in Genua zugelassenes silbernes altes Fiat Cabrio gehört? Ist schon festgestellt. Gigi Kerstensen. Gigi. Die Adresse stimmt allerdings nicht mehr. Ledermacherin, hören Sie noch? Ich höre noch. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie näher dran sind als der BKA-Computer? Ja, bin ich. Mehr denn je. Daisy da? I would like to speak with Mr. Buccella, please. Oh, Herr und Frau Buccella sind leider nicht anwesend. Hier, meine Karte. Danke. Oh, was kann ich tun für Sie? Ich bin zufällig hier in Urlaub und lese in der Zeitung, dass einem Herrn Buccella in Rom Grafiken geraubt wurden. Im Hotel erfahre ich, dass diese Villa Herrn Buccella gehört und dass Herr Buccella kürzlich hier gesehen wurde. Ich bin gekommen, weil wir in Berlin Informationen haben über einen Mann, der mit dem Raub in Verbindung gebracht werden könnte. Warum fragen Sie nicht die römische Polizei? Vielleicht irren wir uns ja. Da wollte ich erst mit Herrn Buccella sprechen, wo ich nun schon mal hier bin. Frederick White ist mein Name. Ich bin der Onkel von Jill Buccella. Spielen Sie Schach? Ja, manchmal. Dann kommen Sie. Wo Sie nun schon mal hier sind, bitte. Ich sitze auf meiner Terrasse und spiele gegen einen ziemlich törichten Computer. Das ist sehr langweilig. Hier versteht sonst niemand Schach. Es wäre wirklich liebenswürdig von Ihnen. Ich mache uns einen Tee. Robert, Ich fahre mit einem gemieteten Rosthaufen durch die Nacht. Dauernd Tunnels. Wird so gegen 3 sein. Gleich geht die Sonne auf, denke ich. Und dann bin ich in Genua bei der Frau mit den roten Haaren, denke ich. Robert, ich rede zu dir, ist unsinnig, aber mir hilft's. Robert, ich bin ganz nah dran. Was ich eben gesehen habe, gehört habe. Ja, ich krieg's noch nicht zusammen, immer noch nicht. Herrgott, Mensch, blendet mich der Idiot. Na also. Gestern Mittag beim Schachspiel mit White. Zwischen 2 Partien ruft er in Rieti an, in der Toskana, wo Buccella seinen Landsitz hat. Und die laden mich zum Abendessen ein. Jill und Vicente Buccella geben sich die Ehre oder so. Und ich miet mir diesen Schrott und rassel hin. So einfach geht das. Und nach 4 Stunden und 3-mal Verfahren und 7-mal nicht wissen, wo ich bin, war ich da. Ganz abgelegen ist das, südlich von Siena. Die Städte hätte ich doch gern sehen mögen und denen nicht vorbei. Kenne ich da alles nicht. Südlich von Siena. Aber wirklich, nächsten Urlaub fahren wir in die Toskana. Ich glaube, ich bin die einzige Deutsche, die noch nie da... Herrgott nochmal, jetzt lass mich doch mal vorbei, Mensch. Also... Zypressenallee. Alter Herrensitz, renoviert. Eine riesige Terrasse zur Betrachtung des Sonnenuntergangs hinter den Hügeln mit Weinen und Oliven. Swimmingpool. 2 Herren in dunklen Anzügen, die sich aus knisternden Korbstühlen erheben. Einer untersetzt, älter, Buccella. Sehr charmant. Ganz alte Schule. Der andere tatsächlich. So dunkel, so schön, so afrikanisch. Der muss es sein, ja. Der, den wir suchen, heißt Zucchetti. Übersetzt, was Buccella sagt, was ich sage, lächelt mich so an, so vertraut, als hätten wir die letzte Nacht gemeinsam verbracht und ich nur mal schnell weg, um ihm die Morgenzeitung aufzuholen. So einer. Gentile signora, sono molto lieto di poterla ricevere qui nella mia casa e la prego di considerarsi mio ospite fino a quando i suoi impegni la consentiranno. Ich freue mich, Sie in meinem Haus begrüßen zu können. Bitte seien Sie mein Gast, solange Ihre Zeit es erlaubt. Cosa le posso offrire? Un aperitivo, un bagno in piscina o una sigaretta? Was darf ich Ihnen anbieten? Ein Aperitif, mein Schwimmbad, eine Zigarette? Ja, ein Aperitif. Un aperitivo, va bene. Mia moglie sarà qui tra pochi minuti. È ancora occupata con i bambini che sono giunti poco prima del suo arrivo. Meine Frau wird sogleich kommen. Sie ist noch bei den Kindern, die kurz vor Ihnen eingetroffen sind. E stasera devono andare a letto presto. Heute Abend müssen sie früh schlafen gehen. È un peccato che non sia stato possibile convincere Spagnafrica ad accettare questo invito. Es ist schade, dass wir Spagnafrica nicht bewegen konnten, eine Einladung hierher anzunehmen. Lei certamente sa chi è Spagnafrica, non è vero, signora? Sie wissen sicher, wer Spagnafrica ist, nicht wahr? Ja. Sicuramente ha già avuto occasione di ascoltarlo. Sie haben ihm sicher schon zugehört. Mhm. I bambini lo amano molto ed in tanto abbiamo avuto il piacere di averlo qui con noi. Die Kinder lieben ihn sehr und wir hatten gelegentlich das Vergnügen, ihn hier zu haben. Ma sembra essersi rintanato un'altra volta. Ogni tanto lo fa, è una concessione che bisogna fare agli artisti, chiaro. Aber es scheint, hat sich verkrochen. Das tut gelegentlich, das muss man einem Künstler konzidieren. E così oggi i bambini dovranno addormentarsi senza i suoi concerti serali. Also werden die Kinder heute ohne seine Abendkonzerte schlafen müssen. Il suo tagliere è stupendo, signora. Davvero stupendo. Ein bezauberndes Kostüm haben Sie an. Danke. Wirklich. Ha fatto un buon viaggio? War die Fahrt c'erano ingorgi sull'autostrada. Kein Stau auf nein, der Autobahn. Nein, ging alles gut. Und da fa molto piacere. Ma forse dovremmo sistemare le questioni di lavoro prima che venga mia moglie. Aber wir sollten vielleicht, bevor meine Frau kommt, das Geschäftliche erledigen. La sua apprezzabile iniziativa mi facilita il compito di restituirle alcuni oggetti che lei ha smarrito. Dank Ihrer begrüßenswerten Initiative fällt es mir leicht, Ihnen ein paar Dinge zurückzugeben, die Ihnen abhanden gekommen sind. Oh, aber diese Dinge sind mir ja nicht abhanden gekommen. Ma questi oggetti non li ho smarriti. Sie wurden mir aus dem Hotelzimmer gestohlen. Mi sono stati rubati dalla camera dell'albergo. Ihre Bilder gestohlen worden. Proprio come lei sono stati rubati i suoi quadri. Rubati? Che espressione, mia cara. Rubati. Gestohlen, welch ein Wort, meine Liebe. Dei quadri parleremo tra breve. Sono curioso di conoscere gli indizi sui quali lei mi fa nutrire alcune speranze. Von den Bildern werden wir sogleich reden. Ich bin gespannt auf die Hinweise, die Sie mir in Aussicht gestellt haben. Ma prima, se lei è d'accordo, mi permetta due parole sulle persone che si sono, diciamo così, occupate dei suoi documenti. Aber zunächst, wenn es Ihnen recht ist, ein Wort über die Leute, die sich mit ihren Akten beschäftigt haben. Lei non approva forse questa formulazione? Sie schätzen vielleicht diese Formulierung nicht. Perché vede, questa gente non ha fatto altro che il proprio dovere. Diese Leute taten nur ihre Pflicht. D'altronde, anche lei compie il suo dovere, dico bene. Wie auch sie ihre Pflicht tun, oder? È vero, molte di queste persone sono imbecilli. Viele dieser Leute sind dumm. Ai miei tempi ancora. Là si sapeva come fare delle distinzioni. Zu meiner Zeit wusste man noch zu unterscheiden. Dunque lei ha appreso dal suo dossier, frutto tra l'altro di una ricerca non disprezzabile, complimenti ai suoi collaboratori, che io non appartengo più alla locale squadra nazionale. Nun, Sie wissen aus Ihren Papieren, die durchaus nicht schlecht recherchiert sind, Kompliment an Ihre Leute, dass ich der hiesigen Nationalmannschaft nicht mehr angehöre. E tuttavia, ho ancora dei vecchi collegamenti che ho un po' riattivato. Aber ich habe noch alte Verbindungen, die ich jetzt ein wenig reaktiviert habe. Mi sembra che i colleghi dell'altra squadra nazionale esagerano nell'attribuire importanza al caso Frohwein. Mir scheint, dass die Kollegen der anderen Nationalmannschaften dem ganzen Fall Frohwein übertriebene Bedeutung beilegen. Scheint mir auch. Anche lei. Allora, sarebbe opportuno chiudere la cosa, non le pare? Nun, dann sollte man ihn doch zweckmäßigerweise abschließen, finden Sie nicht? Suppongo che lei non abbia altri incarichi da svolgere da queste parti, dico bene? Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie hier nicht noch weitere Aufträge haben, nicht wahr? Ich bin zunächst mal in Urlaub. Soprattutto mi trovo che per vacanze. Ah. Frohwein mi dava i nervi. E lei non mantiene affatto i contatti telefonici con i colleghi di Berlino Ovest, no? Così, tanto per sentire un po' se c'è qualche novità, no? Und Sie telefonieren überhaupt nicht mit Ihren Kollegen in West-Berlin? Nein? So, zu hören, was es Neues gibt. Naja, eine schlechte Angewohnheit. Man denkt immer, man ist unentbehrlich. Beh, certo. È una cattiva abitudine, dice. Si pensa sempre di essere insostituibili. Vede? Stranieri che da una piccola località di mare conducono per ore delle telefonate con l'estero, danno nell'occhio. Ausländer, die aus einem kleinen Badeort stundenlange Ferngespräche ins Ausland führen, fallen natürlich auf. Ja, deshalb habe ich den Namen Kerstensen ja auch nie am Telefon erwähnt. Kerstensen? Ma che c'entra Kerstensen? Non lo so. Ma di che cosa sta parlando? Vedremo. Kerstensen? Ma no, lui proprio no. Se è questo quanto lei aveva da comunicarmi, beh, no, no, no, mia cara. Lei si sta sbagliando. Kerstensen, ach nein, der doch nicht. Wenn das die Mitteilung ist, die Sie mir machen wollten, nein, meine Liebe, da täuschen Sie sich. Santo cielo, Kerstensen. Lui non si metterebbe mai a compiere dei furti. È sempre stato un pazzo e ora è un pazzo rovinato. Er war ja immer ein Verrückter. Und jetzt ist er ein ruinierter Verrückter. Malgrado tutto, lui è l'unica persona di mia conoscenza che se ne intenda veramente di arte. Lui sì che ha capito che cosa sia veramente l'arte. Lui sa che cosa possano significare dei quadri per un essere umano. Lui sa cosa vuol dire. Trotzdem ist er der einzige Mensch, den ich kenne, der Kunst versteht, der weiß, was Kunst ist, der wirklich weiß, was Bilder einem Menschen bedeuten können. Per quanto mi dispiace, gentile signora, non mi sarà purtroppo possibile farle personalmente gli onori di casa come avrei desiderato. Ja, so leid es mir tut, Verehrteste, ich kann nicht dir persönlich um ihr wohlbemühte Gastgeber sein, die ich gern gewesen wäre. Poco prima del suo arrivo ho ricevuto una telefonata con la quale mi si comunicava la necessità della mia presenza a Roma entro stanotte. Kurz vor ihrer Ankunft erhielt ich die telefonische Nachricht, dass meine Anwesenheit noch heute Nacht in Rom notwendig ist. E nemmeno Gianfranco potrà sostituirmi qui. In quanto ho bisogno di lui a Roma. Auch Gianfranco wird mich hier nicht vertreten können. Ich brauche ihn in Rom. Sicuramente Gianfranco rincrescerà molto. was Gianfranco gewiss bedauert. Tut er sehr? Wo haben Sie Ihr gutes Deutsch gelernt, Gianfranco? In Zürich und in Freiburg. Ich wollte Germanist werden, wissen Sie. Die hatten Schwierigkeiten, Robert. Und zwar erhebliche, da bin ich sicher. Die wären nicht nach Rom, wenn sie nicht gemusst hätten. Aber vorher wollten sie wissen, ob ich ihre Schwierigkeiten noch vergrößern würde. Deshalb haben sie mich kommen lassen. So muss es gewesen sein. Und dann fanden sie mich ungefährlich und haben riskiert, mich mit Gilles allein zu lassen. Du kennst doch meine Freundin Hannelore Krause, die Ex-Stripperin. So ähnlich musst du dir Gilles vorstellen. Blond, üppige Figur, behaglich schaukelnde Brüste unter grünem Flatterhemd, weit auseinanderstehende dunkle Augen. Auch diese nervösen Falten um die Mundwinkel, die Langeweile oder Enttäuschung verraten. Die auch, wie bei Hannelore. Robert, ich habe neben Gilles gesessen, minutenlang, ohne was zu sagen. Die Männer waren schon lange weg. Und ich dachte, Hoff ist umgelegt worden, weil er zu viel wusste. Aber ich weiß jetzt schon mehr als Hoff. Jedes Wort kann falsch sein, was ich sage. Could I ask you some private questions? You can talk in German with me. Ich bin Schwäbin. Hab bloß in London gearbeitet. Oh. Polizisten müssen ja immer private Fragen stellen. Die fühlen sich sonst nimmer wohl. Die können gar nicht mehr anders. Sehe ich das richtig? Genau richtig. Waren Sie wirklich noch nie in Legnaro? Wer sagt das? Ihr Onkel, Mr. White. Mr. White ist nicht mein Onkel. Aber ich hasse das Meer. Ihre Kinder sind gern am Meer. Ich habe immer Angst, wenn die am Meer sind. Aber die Fatima ist eine bessere Mutter als ich. Noch Fragen? Ja. Warum antworten Sie mir überhaupt? Weil ich wissen will, was Sie wissen wollen. Ich bin halt neugierig. Nichts weiter. Buccella schleppt manchmal zum Wochenende Gäste an. Die meisten sind uninteressant. Geschäftspartner, Minister, Abgeordnete. Ich denke halt, Sie erzählen mir was von Ihren beruflichen Abenteuern. Deshalb. Also schön. Erzähle ich mal von meiner Arbeit. Im Moment beschäftige ich mich damit, wie Heroin transportiert wird. Zwischen Thailand und Burma benutzt man zum Beispiel Säuglinge, die man den Eltern geraubt, dann getötet und ausgeweidet hat. Ausgeweidet, ja, unmittelbar vor dem Grenzübertritt. Die mit Heroin vollgestopften kleinen Leichname wirken dann bei Grenzkontrollen wie schlafende Babys auf den Armen behutsamer Mütter. Puppen oder andere Spielsachen oder Gummienten oder Luftmatratzen aufzuschneiden und mit Rauschgift zu füllen, ist natürlich humaner. Wenn das Ergebnis für den 18-Jährigen, der auf irgendeinem Scheißhaus daran krepiert, auch dasselbe ist. Sag's mal deutlicher, Polizistin. Sie haben Snoopy gesehen. Fatima hat Snoopy ein neues Bein annähen müssen. Hier ist das Richtige. Snoopy war voller Rauschgift. Ihre Tochter war dabei, als ihr Mann mit Drogen gefüllte Spielsachen an Land brachte. Was ich an den Bullen schon immer gehasst habe, das ist, wie die Bullen Menschen gegeneinander ausspielen. Hasse ich ebenfalls an den Bullen. Nur um an Beweise ranzukommen. So verhält es sich. Dabei bist du gar nicht legitimiert. Du hast gar keine Berechtigung, hier nach Beweisen zu suchen. Nicht die geringste. Und wenn ich nun finde, ich muss auf der Seite meines Mannes sein, statt ausländischen Schnüfflern beim illegalen Beweissuchen zu helfen, was dann? Geht's mir schlecht. Angst? Ja, natürlich. Aber du machst es trotzdem? Fragen Sie Fatima. Das brauche ich nicht. Ich weiß das alles längst. Ich hab's nicht wissen wollen, aber ich weiß es. Ich wusste bloß nicht, dass Buccella jetzt noch unsere Kinder damit hineinzieht. Hör zu, Polizistin. Buccella hat mich aus dem Dreck geholt, dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Aber unsere Kinder werde ich vor seinem Dreck schützen. Ich zeig dir jetzt was. Mach damit, was du willst, aber ich antworte auf keine Frage mehr. Eine Frage noch. Bitte, vorher. Keine Frage. Kennst du eine rothaarige Frau? La Mancini? Die kommt manchmal her aus Genua. Weißt du die Adresse? Die habe ich behalten, weil ich die hasse, die Mancini. Sagst du sie mir? Bitte. Schreibe ich dir auf, damit du sie nicht vergisst. Die kleine, enge Straße am Hafen. Fahr hin. Bring sie um. Sofort. Für die macht Buccella das alles. Für die! Robert, was er mir dann gezeigt hat, wortlos. Zwei riesige Kellerräume. Im ersten 20, 30 Doppelbetten übereinander. Decken, Tische, Fässer, primitive Scheißkübel in den Ecken, Essensreste, trübe Funzeln und halbvolle Waschschüsseln. Da mussten vor kurzem noch viele Menschen jämmerlich kampiert haben. Und es sah aus, als wäre es genau dafür gemacht, dass da viele Menschen jämmerlich kampieren sollen. Und im zweiten Kellerraum, der vielleicht noch größer war, komfortabler jedenfalls, mit Klimaanlage und gedämpftem Licht, da waren Bilder. Bilder. Gemälde, Grafiken, Zeichnungen. Hunderte, Tausende. Ganz alte, sehr moderne. Fantastisch. Ach Robert, ich habe nichts zu essen gekriegt. Vielleicht war es Absicht, vielleicht Versehen. Aber das Erste, was ich tue, wenn ich in Genua diese Lamancini erwischt habe, ich gehe an ihren Kühlschrank, ich schwör's. Habe ich nie geglaubt, dass Sie Frohwein umgebracht haben, Herr Kerstensen. Nett von Ihnen. Noch Schinken? Nein, danke, jetzt geht's. Aber noch Kaffee, bitte. Warten Sie mal selbst. Nein, ich kann das ganz gut. Danke. Wenn man verkrüppelte Hände nicht trainiert, kann man sie sich gleich abhacken. Sehen Sie, ich krieg sogar diese verklemmte Kommodenschublade auf. Ich muss jetzt meine Tabletten nehmen. Kreislauf. Sie auch, nicht? Haben niedrigen Blutdruck. Ja. Das sehe ich doch gleich. Aber Lamancini, wo finde ich die jetzt? Geduld, mein Kind. Vielleicht sage ich es Ihnen. Vielleicht nicht. Fragen Sie Spanjafrika. Der kennt sie. Kerstensen, Sie kennen sie doch auch. Den wievielten haben wir heute? Den 25. Sie an den 25. Nun ja, einmal musste der Tag ja kommen. Nun ist es also der 25. Als Sie vorhin klingelten, da wusste ich's noch nicht. Jetzt weiß ich's. Würden Sie mir wohl einen Gefallen tun? Gern. Die roten Perücken da am Haken, die haben Sie ja längst gesehen. Ja, trägt Lamancini die? Die schönsten hat Lamancini behalten, aber die gehen auch. Ich habe doch immer diese Schwierigkeiten beim Autofahren. Es regt mich zu sehr auf. Rote Haare beruhigen mich und ich will Autofahren. Ich will im Auto gefahren werden. Es ist mein Auto. Ich zwinge Sie, mich zu fahren. Ja, weil sie mich zwingt, diese Werkstatt zu machen. Dieses Labor, wo ich demnächst Engelstaub herstellen soll. Kerstensen. Würden Sie wohl diese Perücke aufsetzen, ja? Kerstensen, wo ist das Labor? Gleich, mein Kind. So, wenn Sie so bleiben wollten. Und sich langsam bewegen, bitte. Damit ich die Reflexe von der Lampe auf den Haaren nicht versäume. So, ja, so. Nein, ich hab nichts gegen Frohwein gehabt. Im Knast, ja, da wollte ich ihn umbringen, das ist schon richtig. Aber als ich rauskam, dachte ich, von dem kannst du lernen. Mich interessierte, was er machte, rein professionell. Deshalb bin ich nach Berlin, wollte ihn besuchen. Ja, und an dem Tag, als ich in San Gotardo war, kurz vor seinem Tod, das war Zufall, ich wollte ein Jugendwerk von mir noch einmal anschauen. Die haben da in der Kirche einen mittleren Van Dyck, der ist von mir. Aber als er tot war, der Frohwein, ins Meer geschmissen, habe ich ihn schon. Nicht allein natürlich. Da gibt's welche, die waren sehr clever beim Klauen der Leiche. Beim Füllen des Sargs mit Engelsstaub. Das Zeug kommt aus den USA in Getreidesäcken, wird dann umgefüllt in Kinderspielsachen. Sehr clever. Fragen Sie mal Mr. White, wie der den Vertrieb organisiert. White. Mit seinem Schachcomputer, ja? Ja. Und dann sind sie mit mir aufs Meer hinaus, die cleveren Jungs. Nicht weit genug, die Wellen gingen zu hoch. Ach, mein Kind, eigentlich war ich nur so dabei. Und hab mit dem linken Arm den Zinksarg mit dem Professor nur mal angestupst. Hey, Professor, hast du noch Platz für mich da drin, so etwa? Da ging er über Bord bei der nächsten Welle. Wollte mich nicht dabei haben. Meine Rache. Ja, so sah die aus. Wie lange kennen Sie Buccella? Gut 20 Jahre. Er hatte einen frühen kleinen Rubens erworben, der jahrelang bei einem Dummkopf von Londoner Trödler unter anderem Krempel gelegen hatte und leicht beschädigt war. Irgendjemand hatte mich Buccella empfohlen. Also, ich sollte den Rubens restaurieren. Das fiel mir leicht, denn der frühe kleine Rubens war von mir. Und so kamen wir ins Gespräch und verabredeten, zusammenzuarbeiten. Als erstes verkauften wir den Rubens mit Expertise an ein Museum in San Francisco. Und so ging's dann weiter. Wie ging's weiter? Buccella ist ein Gangster, zweifellos. Ausgekocht wie kaum einer. Zynischer Geschäftemacher, alles wahr. Aber gleichzeitig ist dieser Mann nun der empfindlichste, der leidenschaftlichste, der kenntnisreichste Kunstliebhaber, den Sie sich denken können. Er gründete eine außerordentlich effektiv arbeitende Organisation von Spezialisten, von Kundschaftern und Vertriebsexperten, auf deren Konto so ziemlich jeder Kunstraub in den letzten 15 Jahren geht. Und die Abnehmer? Reiche Kunstliebhaber wie Buccella. Die gibt's doch überall. In Südamerika, in den arabischen Ländern. Die zahlen fast jeden Preis. Alle stellte er zufrieden. Mit meiner Hilfe. Denn die kriegten meine Kopien. Die Originale behielt er. Na, ich weiß, er hält sich stundenlang in seiner unterirdischen Galerie auf. In seiner Schatzkammer. Der Liebhaber bei der Geliebten. Voller Eifersucht und Angst, dass die Geliebte ihm wieder abhanden kommen könnte. Ist sie ihm aber doch. Teilweise wenigstens. Dieser Diebstahl, von dem die Zeitungen schreiben. Unsinn, ist doch bloß ein Trick. Das waren frühe Studien von mir. Er hat mir den Fiat dafür geschenkt. Und wenn er jetzt verbreiten lässt, ihm sind Stiche aus dem Mittelalter geklaut worden, dann können seine Mittelsmänner die Stiche auf dem illegalen Markt umso teurer anbieten. Nie würde der sich ein Bild klauen lassen, nie. Mir ist schon klar, wie er das meint. Er hat ja enorme Spesen, trotz aller Gewinne. Früher für die Pyramiden mussten Hunderttausende von Sklaven verrecken. Für die Kunstbedürfnisse von Päpsten und Königen sind Millionen geschunden worden. Das halbe Abendland ist für Schlösser, Kirchen und Prunk der Herrschenden draufgegangen. Und ganz Südamerika. Und Buccella? Nun ja, für seine atombombensichere Sammlung braucht er eben auch Sklaven. Er auch. Die Drogenkranken, die Süchtigen, die sollen sich jetzt gefälligst schinden für ihn. Jede zerstochene Vene hilft ihm, einen Caravaggio retten. Wer krepiert, hat's wenigstens für einen guten Zweck getan. Durchaus einleuchtend soweit. Ganz in der Tradition. Ich wollte schon lange aussteigen. Ich wusste nur nicht wann und wie. Sie müssen hier weg, sofort. Ich bin schon dabei, mein Kind. Ich verlasse das hier, ganz einfach. Kerstensen, was für Tabletten haben Sie genommen? Bitte, sich nicht aufzuregen. Keinen Arzt. Bitte. Es ist viel zu spät für alles. Es ist schon im Blut. Sokrates mit dem Schierlingsbecher. So ähnlich. Der Kopf wird warm und leicht, die Kälte kriecht von den Füßen nach oben. Man muss warten, bis sie das Herz erreicht. Bitte, bitte, wenn Sie sich doch wieder hinsetzen wollten. Bitte. Kerstensen. Mein Kind, blicken Sie nicht so unglücklich. Sie werden alles finden, was Sie suchen. Zum Beispiel, inserieren Sie einfach im Hamburger Abendblatt oder im Express in Düsseldorf oder in der BZ. Schreiben Sie, Scheherazade soll kommen. Wie bitte? La Mancini. Und dann können Sie jede Menge Heroin von ihr kaufen. Scheherazade. 95, 59, 95, MZK. Sehen Sie, auch das haben Sie schon raus. Macht sich hübsch da an der Punta Ruta, nicht? Erinnerung an eine Sanduhrfigur. Die Zeit verrinnt. Aber meine Geliebte, wenn sie dahin schreitet, schlagen die Backen ihres Hinterns aneinander wie zwei Vollmonde. So steht's in 1001 Nacht. Eine Telefonnummer, mein Kind. Nichts als eine Telefonnummer. Also Sie haben die Nummer dahin geschrieben? Ja, mein Kind. Zum Schreiben in großen Formaten langt's noch. Im Auftrag von White? Ja, mein Kind. Als Sie Ihren Van Dyck in San Gottardo besichtigt hatten? So ist es. Buccellas Leute, die mit Engelstaub die Treppe hochkamen, sollten das also lesen. Ja. Warum hat White die Telefonnummer nicht Buccella direkt mitgeteilt? Wer telefoniert, kann belauscht werden. Nur was man so öffentlich wie möglich mitteilt, das bleibt geheim. Na. Eine Zeit lang jedenfalls. Sie haben Scheherazade Deutsch geschrieben. Handelt es sich um eine Telefonnummer in einem deutschsprachigen Land? Sehr scharfsinnig. Falls was schief geht, ja. Falls das Unternehmen Scheherazade Hilfe braucht. Was bedeutet MZK? Leute mit Einfluss bei euch, was weiß ich. Sie werden das schon noch herauskriegen. Leute mit Einfluss? Schön, sie zu betrachten. Keine Sorge. Ich werde nicht Mama zu Ihnen sagen. Ich bin sehr dankbar. Ich danke Ihnen. Gigi, das Labor. Sehr lieb, dass Sie meine Hände anfassen. Aber ich spüre das schon nicht mehr. Kennen Sie zufällig das Gedicht von Lorenzo il Magnifico? Wie schön es ist, jung zu sein. Ich habe es seit 50 Jahren nicht gehört. Jetzt rezitiert es jemand in meinem Kopf mit penetranter Betonung, leider. Und wiederholt auch noch jede Zeile. Die Stimme meines alten Zeichenlehrers aus Florenz. Aber der Mann wird sich beruhigen, das Gedicht ist nicht lang. Dann sage ich Ihnen, dann sage ich alles, was Sie, alles. Möchten Sie was trinken? Nichts, danke, nein. Lassen Sie mich nur hier im Sessel. Das ist praktisch, wenn die Blase sich entleert. Das geht dann erstmal in die Polster. Mein Gott, wie viele Tote da wohl schon heimgeschifft haben. Ich hinterlasse der Welt aber auch einige Meisterwerke. Die von mir gewählten Pseudonyme sind für das Publikum ein Begriff geworden. Die Kälte. Jetzt ist sie da. Sie erreicht das Herz. Sie sollten, mein Kind, Sie sollten bald hier verschwinden, damit Sie nicht in Ungelegenheiten. wir durch. Vor Trommel vorbei. Ist immer viel Krach mit Heiliger Jakob und den Jahren. Hey, Katharina! Ich bin so müde, ich bin zu viel Auto gefahren. Spaniafrika erwartet dich. Wir haben ihn gefunden. Ausgestopften Eulen im Keller von Schule. Repariert Mandoline. Der redet doch nicht. Doch. Sprache von Taubstummen. Mit mir. Kann ich. Du kannst das? Du? Wir kommen hier nicht weiter. Weißt du? Ja. Weißt du, warum wir jung bleiben? Was? Weil wir tun sich nicht kümmern um das traurige Scheiße, was wir gemacht haben. Wieso haben wir traurige Scheiße gemacht? Ich? Mit meinem Kopf und Herz? Was tue ich? Ich verkaufte Fetten an ekelhafte reiche Weiber. Und du? Mit deinem Kopf und dein Herz? Du arbeitest für Polizei. Du nicht? Wie meinst du? Du arbeitest doch für mich. Bin ich brave Witwe. Und du? Entweder bist du dumm, Karamir. Oder du hast Glück. Der Junge da, was macht er? Wo? Wo gerade der Heilige vorbeigetragen wird. Wo der Crucifisso ist? Ja. Der ist Rogato. War Student. Sehr intelligent, sehr lieb. Hat dieses neue Zeug genommen. Engelsstaub. Ist aus mit ihm. Kommt nie mehr zurück. Er sagt, er muss jetzt Musik machen. Probieren. Redet dann für dich. Er sagt, braucht ein Kopftuch. Oh, ist mein Lieblingstuch. Ohne Geld singt der Blinde nicht. So sehr blind scheint er nicht zu sein. Hier. Sagt Danke. Sagt, weiß alles von Fatima. Weil er versteht Arabisch seit Krieg. Darf aber Bucella nicht wissen. Bucella macht Menschentransporte. Illegale. Aus Nordafrika über Meer. Dann mit Lastwagen. Müssen kleine Plastiksäcke schlucken mit Heroin. Dann vor Grenze in Fässer kriechen. So kommen sie über Alpen. Die Frauen auf Strich. Nach Amsterdam und Hamburgo. Männer als billige Arbeitstiere. Nach Francia, Belgio und Rhein. Und weh, wer nach scheißen Heroin nicht abliefert, der verschwindet. Nur wer Glück hat, bleibt hier. Kindermädchen bei reicher Italienerfamilie, ohne Geld, ohne Pass, aber mit gut Essen. Kennt ihr La Mancini? Rothaarige Dame kommt aus Deutschland, redet Italienisch immer, wenn wieder Transport von Menschen ist. Fatima hat gelauscht, aber nicht gut verstanden. Da ist in Deutschland ein Meer oder ein Fluss. Da fährt die Frau oft mit einem Polizisten im Boot. Sehr oft in Mainz oder Amsterdam. Und die Frau La Mancini hat gesagt, den Polizisten kriegt sie noch rum, Dann wird es leichter gehen mit den Geschäften. Und Buccella und Zucchetti haben gelacht. Sag ihm, ich danke ihm sehr. Spanien, Afrika! Spanien, Afrika! Spanien, Afrika! Fulvia, ich glaube, ich war noch nie so müde. Ich helfe dir ausziehen. Ja, du hilfst mir. Passt alles. Kannst taubstumme Sprache. Passt gut, ne? Also gut. Ich sag dir. Ich kenne in Mailand einen Mann. War früher Arzt. So gutes Arzt. So hilfreich. Ist gefeuert. Ist jetzt Polizist. Ja, lach nur. Duca Lamberti. Hat mir geholfen, als mir wegen einem Mann beschissen ging. Hat mich jetzt gefragt, ob ich ihm nicht helfen mag. Hier in Legnaro oder Umgebung, hat er gesagt, muss Umschlagplatz sein von Drogen. Und Spanjafrika weiß was, hat er gesagt. Und weil ich früher Taubstundenlehrerin werden wollte, siehst du? Und auf eine deutsche, rothaarige Frau soll ich sehen. Da hast du geglaubt, ich bin die. Erst ja, mit Perücke, ohne Perücke. Was weiß man? Sag Duca Lamberti, er soll den Schachcomputer von weit beschlagnahmen. Ich muss jetzt weg. Ganz schnell, so schnell wie möglich. Du bist schon im Bett. Haftbefehl für Buccella. Wer weiß. Vielleicht war es doch kein Unfall mit Frohwein. Vielleicht hat der Professor gestört, kam zufällig da entlang. Als gerade die Spielsachen aus der Yacht. Da hat man einen Badeunfall inszeniert. Nun schlaf, schlaf. Bleib bei mir. Ja. Ja, so ist gut. Pass auf, wenn du morgen deine Gemüsesuppe aufwärmst, hat mein Feuerzeug da reingeworfen, das soll niemand. Heißt Mancini eigentlich irgendwas, außer dass es ein Name ist? Oh, du hast ja nichts mehr an. So schöne Haut hast du. Ach, tut mir das gut. Ui. Ich bin zu müde, ich kann sie nicht mehr. Nicht mehr gut, ich bin dir gut, Fulvia. So bin ich ja noch nie. Ihr wisst Bescheid. Es geht um die Rothaarige an Tisch 7. Sie hat einen Gin Tonic bestellt, den bringe ich ihr jetzt. Es ist noch ein paar Minuten vor der im Inserat angegebenen Zeit. Sie wird also, hoffe ich, nicht unnötig umherblicken und mich zu früh erkennen. Wenn ich vor ihr stehe, seht zu, dass ihr möglichst unauffällig näher kommt. Klar? Sitzt meine Schürze richtig? Wo ist das Tablett? Ihr Gin Tonic, Frau Mancini. Sie sehen, Frau Mancini, Sie haben keine Chance. Die Herrschaften, die sich da erhoben haben, das muss ich Ihnen nicht erklären. Immerhin 5 Pistolen und draußen noch mal 20. Mancino, habe ich mir in Italien sagen lassen, heißt Linkshänder. Ja, das wäre es denn wohl. Beschuldigung, Mord in 3 Fällen und noch einiges andere. Das haben Sie fein hingekriegt. Katharina, Emilia, Susanne. Nein, Herr Müller-Petri Junior, durchaus nicht. Ich habe zu lange gebraucht. Auch zu lange für Robi. Eigentlich bin ich nur gekommen, Herr Professor, um Ihnen zu sagen, dass ich die Antwort inzwischen weiß. Erinnern Sie sich? Bei unserem letzten Gespräch hatte ich Sie gefragt, wieso ein Mensch wie mein Kollege Ewald Hoff einer, der Freunde braucht, der das auch selbst gesagt hat, wieso der plötzlich ein Alleingänger wird, ein Einzelkämpfer. Antwort ist er gar nicht geworden. Er hatte einen Freund aus gutem Haus. Einen Freund, der Ewald ernst nahm, mit ihm über seine Probleme sprach. Der oft mit ihm auf dem Wannsee im Boot des Vaters segelte. Einen Freund, den Ewald mit Erleichterung begrüßt hat. Ach, du bist es. In dem Sportwagen, der hier vorfuhr, in der Nacht, als Ewald sie warnen wollte vor den Drogenlieferanten, die ausgerechnet in ihrem Bootshaus ihre Ware deponierten. Einen Freund, der ihn in diesem Sportwagen zusammen mit Zucchetti, da bin ich sicher, verfolgt hatte. Wahrscheinlich, nein, sicher war der Freund noch nicht im Bootshaus gewesen, war benachrichtigt worden. Nun fuhr er hinter Ewald her, brachte Ewald zum Gewächshaus ihrer Frau, wo er ihn dann erschossen hat. Und wer immer die mit Blut vermengte Humuserde dann im Gewächshaus verteilt hat, der oder die hat die rauchen Pulverspuren am Holz der Gartengeräte übersehen. Die haben meine Kollegen vor 2 Stunden gefunden, samt der mit Blut vermengten Erde. So wie wir Heroin und Engelstaub im Gewächshaus, im Bootsschuppen und sogar hier im Keller gefunden haben. Nicht zu vergessen den Engelstaub in ihrem Labor. Sie haben die letzten Nächte damit zugebracht, ihn zu analysieren und Behandlungsmethoden auszutüfteln, nehme ich an. Ihre Augen sind entzündet und geschwollen. Ziemlich dunkel übrigens in ihrem Bootsschuppen am Wannsee. Wenn Ewald Hoff da was sehen wollte, musste er sich ja wohl eine Taschenlampe besorgen. Von unserem Gespräch wird kein Staatsanwalt was erfahren. Nichts von dem, was Sie mir jetzt vielleicht sagen werden, wird gegen Sie verwendet. Ich veranstalte hier kein Verhör, ich denke nur laut nach. Sie waren zum Beispiel ein toleranter Vater. Sie haben Reinhard nicht gewaltsam zum Rechtshänder gemacht. Deshalb steckte er den Revolver, mit dem Hoff erschossen wurde, auch in Günter Benders linke Hosentasche. Nachdem er den total drogenabhängigen Günter, der schon voller Mandrax und Alkohol war, den tödlichen Riesenschuss hatte machen lassen. Opfer Nummer 2. Dem er sogar noch die eigenen Sandalen angezogen hat, damit wir ihn auch ja für Hoffs Mörder halten. Und Nummer 3 war Robin. Reinhard hatte von Ihnen am Telefon erfahren, dass ich mit Robi gesprochen habe. Das Risiko erschien ihm wohl zu groß. Vielleicht würde Robi ja irgendwann doch noch der Polizei gesagt haben, wer in dem silbernen italienischen Sportwagen vorgefahren war. Als Reinhard mir in Genua gegenüber saß, steckte ihm noch die Bordkarte der Alitalia in der Revertasche. Er ist abends über Frankfurt nach Berlin geflogen und früh morgens über München, Mailand zurück nach Genua. Ich habe in Genua zwar was geahnt, aber begriffen habe ich es erst später. Wussten Sie, dass da eine Liebesgeschichte gewesen sein muss? Wenigstens von Ruby aus. Ach ja, Professor, Sie haben das Elend der Drogenabhängigen gesehen. Sie wollten helfen. Sie hatten kaum Geld. Keine Behörde wollte Ihnen Geld geben. Da sagte Reinhard, Geld beschaffe ich dir. Auf die einzige Art, wie heute schnell großes Geld zu machen ist. Und steigt ein in den Drogen- und Menschenhandel von Buccella und White. Zucchetti kommt gelegentlich als Verbindungsmann von Buccella her, hat sich ja auch in Kerstensens Fiat Engelstaub hergebracht. Und Reinhard mystifiziert Italien und uns als rothaarige Mancini nach dem Motto, je auffälliger, umso weniger achtet die Polizei darauf. Und gelegentlich benutzt man eben auch einen Sarg als Transportmittel, wenn sie es gerade günstig trifft. Alles, damit Papa die Süchtigen heilen kann. Wenn ich mir die Bewegungen auf Ihren Bankkonten ansehe, 35 Millionen haben Sie in das Haus hier investiert. 35 Millionen. Keinen Pfennig für mich. Ich weiß, Professor. Sie beziehen ein übliches Klinikdirektorengehalt und keinen Pfennig mehr. Ich verstehe Sie nicht, Professor. Ich verstehe Sie nicht. Wenn man ein tödliches Übel nicht besiegen kann, muss man es dosiert vergrößern. Vielleicht wird es dann besiegbar. Medizinisch gesagt, man muss impfen. Aber wie sieht die denn im Einzelnen aus, Ihre dosierte Impferei? Haben Sie Hoff mit den Mitteln, die Sie Ihrem Sohn verdanken, gesund gemacht, damit Ihr Sohn ihn umbringt, weil er beim Beschaffen der Mittel stört? Hoff, der süchtig geworden ist von dem Zeug, das Ihr Sohn verkauft, damit Sie das Geld haben, Hoff zu heilen. Haben Sie Robi gesund gemacht, damit die jetzt in einem Alpendorf verscharrt wird? Professor, wie ist einem zumute, wenn man seinen Sohn so arbeiten lässt? Ich weiß nicht, ob Sie vorher wussten, was Reinhard beabsichtigt wird, ob Sie es hinterher von ihm erfahren haben, ob Sie vieles, wie ich vermute, gar nicht so genau wissen wollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie vor anderthalb Wochen, als wir hier in diesem Zimmer miteinander redeten, dass Sie da schon gewusst haben, wer Ewald Hoff umgebracht hat. Sie hätten anders mit mir geredet. Und vielleicht haben Sie auch keine Ahnung gehabt, dass Reinhard plante, in Genua mit Gigi Kerstensen zusammen ein Laboratorium zur Produktion von Engelstaub aufzumachen, falls der Test mit dem aus Amerika importierten Engelstaub positiv verläuft. All das wird vielleicht im Verfahren geklärt werden. Aber wie kriegen Sie es zusammen? Jetzt? Wie schafft Ihr Gehirn das? Gar nicht. Aber Sie bilden sich doch was drauf ein, gelegentlich gegen Vorschriften zu verstoßen, im Namen der Gerechtigkeit. Nicht wahr? Gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen Ihnen und mir? Nur einen graduellen, meine Gute. Außer, dass Sie Polizeimetaphysik betreiben und ich mich den Gegebenheiten entsprechend realistisch verhalten habe. Aber so. Nein. Aber wenn ich meins, wie denn? Wenn die 31 Zentimeter das männliche Angebot für Scheherazade, gehört also alles zusammen. Hat also nicht irgendein großmolliger Bock hinterher, sondern schon Kerstensen selbst. Wieder nichts. Dies Gemurmel macht mich noch fertig. Alte Frau, die vor sich hin murmelt. Robert, der ist gut. Ist im schwedischen Holzhaus. Feuerzeug? Nichts mehr drauf, alles von der Gemüsesuppe gelöscht. Wie gerne hätte ich die Mauersegler nochmal, die Frische. Jetzt. Nein. Also, wie ist das? Wenn 95, 59, 95 der Umfang einer Brust, einer Taille, eines Hinterns, wo gehört dann 31 hin? Doch wohl zwischen 59 und 95. Platter Altmännerwitz. Sieht Kerstensen ähnlich. Hab also ein Altmännergehirn im Kopf. Alte Frau mit Altmännergehirn. Meins. Nichts. Also, Köln. 0, 2, 2, 1. So, 9, 5, 5. So, jetzt aber 3, 1, 9, 5. Ja. Ja, ja. Ja, los, meldet euch. Hier Anrufbeantworter der Nummer Köln 95593195. Na bitte. Wenn Sie eine Mitteilung zu machen wünschen, sagen Sie jetzt bitte deutlich das Stichwort. Scheherazade. Scheherazade dankt Ihnen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie hinterlassen Ihre Telefonnummer und werden nach 15 Minuten von Scheherazade zurückgerufen. Oder Sie rufen selbst nach 15 Minuten wieder an. Teilen Sie Ihre Entscheidung umgehend mit. Sprechen Sie jetzt. Ich rufe an. Verdammt. Wo haben wir unseren Rekorder? Ich muss das doch irgendwie mitschneiden. Ach nein, nein, jetzt nicht. Keiner soll anrufen. Nein. Ach Gott. Ja? Ledermacherin? Zobel, was gibt's? Ich freue mich, dass Sie zurück sind. Und wohlauf, wie man hört. Ich hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen. Ich hätte Ihnen sagen sollen, wo ich im Notfall zu erreichen bin. Der Chef war ja erreichbar. Ich habe nicht mehr die alte Dienststelle. Oh, weiter Karriere gemacht, Zobel. Wie man's nimmt. Andererseits, Sie sind ja auch ohne mich ganz gut zurecht. Zobel, darüber sprechen wir noch. Jetzt muss ich ein dringendes Ferngespräch führen. Sie haben mir die Nummer, die ich Ihnen geben wollte, ganz alleine herausgefunden. Komplimente übrigens. Erstklassige Arbeit. Falls ein Schüler seiner Lehrerin auch mal eine Zensur geben darf. Gelegentlich müssen Sie mir erzählen, wie Sie drauf gekommen sind. Von welcher Nummer reden Sie? Ledermacherin. Weshalb glauben Sie denn, rufe ich Sie an? Keine Ahnung. Bestimmt nicht, um mir mitzuteilen, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben. Nein, gewiss nicht. Aber den Scheherazade-Notdienst unter der Nummer Köln 95 59 31 95 wird es ja nun nach unserem Gespräch nicht mehr geben. Wie bitte? Sie sind das? MZK Manfred Zobel in Köln? So verhält es sich. Ich glaube, Sie müssen mir jetzt einiges erklären. Recht gern. Im Grunde ist alles ganz einfach. Sicher. So einfach wie niederträchtig, MZK. Man soll nicht urteilen, bevor man alle Fakten kennt, hat meine Lehrerin mir beigebracht. Die Sprüche Ihrer Lehrerin können Sie sich an den Hut stecken. Tue ich, ja. Ich will wissen, in welchem miesen Spiel ich mitgemacht habe. Wie voreingenommen Sie sind. Das sieht Ihnen aber gar nicht ähnlich. Das erschreckt mich. Wenn hier einer Ursache hat, erschrocken zu sein, bin ich das wohl. Ich höre, Zobel. Ja, wir haben uns doch nun schon seit Jahren in den Drogenhandel eingeschaltet. Wer ist das, wir? Kollegen einer Abteilung, die ich demnächst hier in Köln leiten werde. Bleiben wir vorerst bei dieser zugegeben vagen Bezeichnung. Vielleicht kann ich später deutlicher werden. Um also fortzufahren. Zwischen Herrn White, den Sie ja kennengelernt haben, und uns bestehen seit geraumer Zeit Kontakte. Wir verfolgen schon lange aufs Genaueste den Weg der Drogen über Buccella und jene Person, die sich La Mancini nannte. La Mancini hatten wir bisher nicht identifizieren können. Aber allmählich wurde uns klar, dass Buccella und La Mancini ein Unsicherheitsfaktor ersten Ranges zu werden drohten. Buccella verstrickte sich immer mehr in undurchschaubare Unternehmungen. La Mancini bereitete Extratouren mit Engelstaub vor. Selbstverständlich konnte ich nicht oft mit Ihnen reden, bevor Sie nach Italien fuhren. Auch nicht mit Ihrem Referatsleiter übrigens. Er wäre überfordert. Auch jetzt. Ich auch. Ich bin auch überfordert. Oh nein, Ledermacherin, Sie nicht. Ihnen kann ich sagen, dass uns Frohweins Tod sehr gelegen kam, samt dem prompt einsetzenden Geheimdienstrummel. Ich war sicher, Sie würden sich nicht nur um Frohwein und Kerstensinn kümmern, sondern uns auch von Buccella und La Mancini befreien. Ach, Sie waren sicher. Absolut. Habe ich nicht recht behalten? Allerdings wäre es mir schon lieb gewesen, Sie hätten Whites Computer nicht so scharf beobachtet. Jetzt muss White sehen, wo und wie er seine Verteilernetze wieder flicken kann. Andererseits beweist es natürlich Ihre Qualität. Also wie ist das? Sie und White, Sie handeln mit Drogen? Ja. Dazu haben Sie bis jetzt eine Vertriebsorganisation Buccella La Mancini benutzt? Ja. Aber künftig soll der Vertrieb nur über White laufen? Wenn irgend möglich, ja. Zobel. Dies dreimalige Ja, das ist fürchterlich. Ich rede nicht von mir. Ich rede von den Opfern. Was bezweckt ihr? Gute Frage. Klare Antwort. Wir wollen diejenigen, die unseren Staat ruinieren wollen, vorher ruinieren. Alles andere kommt zu teuer, strapaziert Finanzen und Verfassung. Wer die Revolution will, soll sie haben. Aber im Traum, zu dem wir ihm verhelfen. Zobel, warum erzählen Sie mir das? Weil ich mir wünsche, dass Sie bei uns mitmachen. Ich? Bei diesem Wahnsinn? Ich? Nur nominell wäre ich Ihr Vorgesetzter. Sie hätten jede Freiheit. Menschen mit Ihren Kenntnissen, Ihrer Sensibilität, die brauchen wir dringend. Sie finden doch leicht Zugang zu den Kreisen, denen wir uns zuwenden müssen. Sehen Sie, wir kennen die Freunde Ihrer Tochter. Wir wissen, was Herr Robert Tillmann seinen Schülern erzählt. Wie bitte? Bevor Sie ablehnen, womit ich zunächst natürlich rechne, klar. Sie wäre nicht die Ledermacherin. Aber denken Sie an Malraux. Der war Kommunist und Informationsminister von De Gaulle. und verlor keinen Moment seine Glaubwürdigkeit. Jeder begriff, ihm ging's um Frankreich. So etwa. Überlegen Sie es in Ruhe. Ich werde eine Untersuchung Ihrer Tätigkeit beantragen. Oh, bei wem denn, Beste? Und woraufhin denn? Für dieses Gespräch gibt's keine Zeugen. Meine Geräte zeigen an, dass kein Mitschnitt läuft. Nicht mal mein Feuerzeug. Nein, nein, so doch nicht. Das machen Sie nicht. Mein Angebot steht. Alle Herren in unserem Gremium unterstützen es, seit Ihre Arbeit in Italien bekannt wurde. Die war also als Examen gedacht. Aufnahmeexamen fürs Gremium. Deshalb musste ich hin. Deshalb. Sie sehen das jetzt so einseitig, Ledermacherin. Mensch, Zobel. Ich mochte sie doch mal. Ich hoffe, in unserer Nein. Ohne Geld singt der Blinde nicht. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Richard Hay. Teil 2, Sargfracht nach Berlin. Die Rollen und ihre Darsteller: Katharina Ledermacher, Hannelore Hoger. Fulvia, Elettra De Salvo. Chef, Rainer Pigula. White, Jeffrey Lee. Buccella, Vittorio Casagrande. Zucchetti, Hans-Peter Müller. Jill, Barbara Frey. Gigi Kerstensen, Karl Lange. Spanjafrika, Armasten Fühler. Reinhard, Wolfram Koch. Müller-Petri, Raoul Wolfgang Schnell. Zobel, Michael Rasmussen. Sowie Astrid Jakob und Federico Ermanin. Mandoline, Dieter Roskosch. Synthesizer, Elvira Plena. Schnitt, Ulla Götz. Ton, Helmut Schick. Regieassistenz, Ingeborg Bellmann. Musik, Birger Heimann. Regie: Richard Hay.